herzlich willkommen zum Antcast Episode 606. Keine Bratpfannen mehr. Ja. Bevor ich zu den üblichen Android-Themen komme, habe ich noch was anderes. Und zwar, ich habe etwas, was ja möglicherweise Android berührt, aber auf jeden Fall eine interessante Sache ist, was Tablets anbetrifft. Ja. Ihr werdet jetzt nicht glauben, also still und heimlich, das ging eine geraume Zeit an mir vorbei. Erst ein paar Wochen kenne ich davon. Ja. Und zwar, es gibt ein Raspberry Pi Tablet. Das nennt sich Cutie Pie. Ja, genau. Und ich finde das Teil einfach fantastisch. Ja. Zumal, wie ihr wisst, der Raspberry Pi natürlich unter Linux funktioniert, aber es auch etliche Möglichkeiten gibt, verschiedenste Systeme zu installieren, unter anderem auch Android 12. Also auf einem normalen Raspberry Pi ist es ohne weiteres möglich, ohne Probleme. Im Prinzip ist es nicht viel mehr als ein Image runterzuladen, ja, auf eine SD-Karte zu flashen mit dem RPI-Imager, also dem Raspberry Pi-Imager, und dann einstecken und booten. Ja. Was ich natürlich nicht weiß, ist, ob das hier so einfach funktioniert mit dem Cutie Pie Tablet, ja, weil natürlich, da ist ja ein Touchscreen eingebaut, etc., und da müssen natürlich auch die entsprechenden Treiber vorhanden sein, aber ich wage einfach mal zu behaupten, das müsste machbar sein, das müsste gehen, ja. Es ist hier eine standardmäßig eine stark veränderte, eben für Tablet angepasste Oberfläche des normalen Raspberry Pi OS drauf. Ja. Und ich sehe keinen Grund, warum das dann eben nicht gehen sollte. Das Teil wird ausgeliefert mit einem Compute Model vor Raspberry Pi, das in diesem Gehäuse integriert ist, was ziemlich intelligent ist, weil der ist natürlich wesentlich dünner als ein normaler Raspberry Pi 4, ist aber natürlich voll kompatibel damit. Und der wird quasi auf eine weitere Platine draufgesteckt, ja? Und somit ist dann eben das Tablet fertig. Und der Clou daran ist, dass man eben dieses Gerät mit einem 8 Zoll Multitouch-Screen und 5000 mAh Akku auch eben mit einem anderen Raspberry Pi Compute Module vor bestücken kann und nicht das nehmen muss, was hier dabei ist. Ja? Denn dieses Teil wäre für mich jetzt ein bisschen underpowered. Ja? Das Teil hat nämlich nur 2 GB RAM. Ja? Und das ist natürlich zu wenig. Also 2 GB Hauptspeicher. Ja? Und Storage, klar, ist dann natürlich über die Micro-SD-Karte logischerweise genügend vorhanden. Ich glaube, da kann man auch 256 GB Karten reinsetzen, etc. Ja, also das dürfte alles kein Problem sein. Ich habe bisher nur in meinem Pi 128 GB Karten gehabt, aber ich denke, das ist überhaupt kein Problem hier. 256 GB, vielleicht sogar noch mehr reinzusetzen und da das dann zu benutzen. Ja. Aber wie gesagt, dieses Modul, Compute Model 4, das würde ich dann eben ersetzen, und zwar durch ein 8 GB Modul mit integriertem 32 GB eMMC Speicher, wo ich dann auch das Betriebssystem ablegen würde, während ich den Micro SD Karten Slot dann nutzen würde für die ganzen Daten und Apps und so weiter abzulegen, ja. Quasi der Kern des Betriebssystems oder mehrere Betriebssysteme, ja, weil mit PIN, ja, P-I-N-N, dürfte auch das möglicherweise funktionieren, dass man hier dann auswählen kann, Android, Raspberry Pi OS, und diese Oberfläche, die eben angepasst ist, und vielleicht sogar noch Ubuntu drauf, ja. Und das wäre überhaupt kein Problem mit 32 GB, zwei oder drei Pi-Betriebssysteme zu installieren, weil, wie gesagt, die Daten ja dann auch auf der anderen Karte sind. Wunderbar. Das Ganze gibt es übrigens schon. Die erste Ladung ist allerdings schon verkauft. Jetzt wird nachproduziert. Also gleich bekommt man den nicht. Aber das ist kein Fantasieprodukt, sondern das ist schon vorhanden auf dem Markt. Das konnte man schon kaufen. Also kein Problem. Also ihr seht, es ist eine faszinierende Geschichte. Und wenn ihr euch mal überlegt, wenn es funktionieren sollte, man da auch Android 12 drauf machen kann, dann hätte man ein Android 12 Tablet mit eben 8 GB RAM und ja, sagen wir mal 256 bzw. 512 GB Storage oder auch nur 128 GB Storage, wie ihr wollt, per MicroSD-Karte eben nachzurüsten, ja, und das ist ja eine fantastische Geschichte, ja. Der 5000 mAh Akku hält dann auch ein paar Stündchen, ja, also so stromhungrig ist der Pi ja nicht, und von daher ist das alles eine wunderbare Geschichte. Und ja, das Design, was die sich da überlegt haben, ist wirklich fantastisch. Da ist ein Griff dran, ein Henkel. Ja, und allein schon das finde ich sehr, sehr genial. Dann kann man das Tablet nämlich endlich mal richtig nehmen und tragen. Ja. Da braucht man keine Angst haben, dass es aus der Hand fällt. Aber das kann man auch als Ständer benutzen. Also einfach den Henkel quasi umklappen und als Ständer benutzen. Oder andere Richtung klappen und dann auf den Tisch legen als Erhöhung, so wie eine Tastatur, ja, und dann kann man natürlich auch auf der Onscreen-Tastatur eben schön tippen, weil wir auch schon von Onscreen-Tastaturen sprechen. Natürlich kann man über die USB-Schnittstelle auch externe Maus, Tastatur, alles Mögliche anschließen, hat dann eben ein vollwertiges Linux-System quasi mit dabei, zusätzlich zu dem Touchscreen-Gerät. Wunderbar, ne? Also das wäre doch das ultimative Android-Tablet plus Pi plus Linux, also das wäre doch wunderbar, diese Geschichte. 229 Euro in dieser Version ist absolut super. Knapp 100 Euro, also so zwischen 90 und 100 Euro etwa, kostet dann das von mir eben genannte Compute Model 4 mit den entsprechenden Leistungsdaten, das große System sozusagen. Und damit hat man dann ein ganz akkurates Tablet, finde ich, ja, mit dem man meiner Meinung nach sogar noch mehr machen kann als mit einem reinen Android-Tablet. Okay, also wenn ihr da interessiert seid, ich mache auf jeden Fall noch einen Link in die Shownotes, oder ist schon drin. Ihr könnt auch direkt gucken, cutiepie.io, also cutiepi.io, ja, und dann könnt ihr dort mal genau gucken. Die nächste Charge an Lieferungen wird hier im ersten Quartal 2022 noch geben. Also möglicherweise, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr auch noch gleich im ersten Quartal dieses Jahres dann auch noch eins von diesen Tablets ab. Wunderbare Sache. Ich wusste es, wie gesagt, bis jetzt gar nicht, und was will man mehr? So, Android 12, eben schon gesagt, ist ja toll, dass da das aktuelle System drauf läuft, aber ne, was wäre Android, wenn es schon die nächste Version ins Haus stehen würde, und während noch alle versuchen, krampfhaft an Android 12 zu kommen. Mhm. Übrigens wurden heute von einer namhaften Firma, oder was heißt heute, vor ein paar Tagen von einer namhaften Firma noch ein Gerät mit Android 11 rausgebracht. Ich sag's immer wieder, wir sind hier wirklich momentan, haben wir ein Problem. Das müssen wir uns eingestehen, nämlich, dass die Firmen nicht schnell genug sind. Weiß nicht, was da das Problem ist, aber so kann es natürlich nicht gehen. Denn Android 13 ist schon quasi in den Startlöchern, ja. Ja, was soll ich sagen? Ne? Ende des Jahres kommt Android 13, da beißt die Maus keinen Faden ab und dann haben wir das Problem wieder. Und schon jetzt gibt es auch ein paar Infos drüber, was die Handys zum Beispiel können sollen mit Android 13, zumindest die Pixel-Handys. Ja? Die können dann nämlich Apps auf den PC streamen. Und direkt, das finde ich eine ganz interessante Geschichte, also sozusagen ein verbundenes Gerät, wo man dann eben die Apps direkt drauf streamen kann. Also es ist keine jetzt Spiegelung vom Display oder so, ja, sondern es wird direkt gestreamt, quasi in einem Fenster, ja. Und man kann es ganz normal benutzen, als ob man am Smartphone wäre. Eine interessante Geschichte. Ist jetzt genannt worden eben auf Windows. Ich wäre extrem enttäuscht, wenn das wirklich nur auf Windows funktionieren würde und nicht auch auf Linux-PCs, zumindest weil einfach auf Linux eigentlich schon alles, aber wirklich alles vorhanden ist, was man dazu braucht. Theoretisch könnten diese Anwendungen sogar direkt auf Linux laufen. Ja, direkt. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, weil da hätte man ja jetzt quasi separate Installation, minus DRM natürlich, klar. Aber so rum wäre das natürlich schon deutlich besser. Und daher kann ich nur hoffen, dass das nicht bedeutet, dass das jetzt auf Windows beschränkt ist, sondern dass es eben auch auf Linux-Systemen oder ähnlichen Systemen das nutzen kann. Ähnliche Systeme meine ich zum Beispiel auch Chromebooks beispielsweise. Ja, das wäre eine interessante Geschichte. Alright, dann der Terminal-Emulator Termux. Das ist ja, den nutze ich ja schon seit Jahren und also das ist wirklich Wahnsinn. Mit dem kann man wirklich so arbeiten, wie man es auch unter zum Beispiel Linux gewohnt ist, weil, ihr wisst ja, Android ist Linux, ja? Und damit kann man dann eben auf die Kommandozeile vorbrechen und ja, wunderbar. Aber es ist in älteren Versionen eine Sicherheitslücke bekannt geworden. Tatsächlich schon. Seit es die App gibt, gibt es diese gibt es diese Sicherheitslücke. Die ist nicht wirklich brisant. Also das ist wieder so eher so eine theoretische Geschichte, aber trotzdem lässt es natürlich einen faden Beigeschmack zurück. Ja. Und jetzt ist allerdings auch schon ein Update erschienen. Das Kuriose dabei ist allerdings, dass dieses neue Update noch nicht auf dem Google Play Store verfügbar ist, Leute. Also wenn ihr die aktuelle gepatchte Version haben wollt, müsst ihr das über F-Droid installieren. Und das ist immer, was ich sage, solche Apps, die sollte man einfach nicht über den Google Play Store installieren, sondern eher über solche Open Source Angebote wie F-Droid, weil es da eben nicht nur schneller geht, sondern das Problem, warum es zum Beispiel kein Update gibt, so schnell und vielleicht auch gar keins geben wird im Google Play Store, ist, weil seit Android 10 muss eine bestimmte Version der Software Developer Kits zum Einsatz kommen und das geht aber nicht für Termux so einfach und die Termux-Entwickler können dieses Development Kit nicht einsetzen und deswegen tschau, können die auch keine funktionierende neue Version einfach so herausbringen. Über F-Droid geht es natürlich wunderbar und deswegen lasst es euch über F-Droid oder GitHub direkt installieren. Ich empfehle F-Droid-App, da könnt ihr es dann auch regelmäßig updaten. Und dort ist übrigens diese Version schon seit einigen Monaten verfügbar. Tja, so sieht es aus. Also deswegen, na, wenn ihr Termux drauf habt und das ist so ein Play Store installiert, löscht es bitte und holt euch die aktuelle gepatchte Version von F-Droid, damit ihr auch weiterhin sicher das Terminal benutzen könnt. Ein richtiges Wahnsinnstelefon ist aufgetaucht, ja, und das ist ja immer so eine Geschichte, wo ich da Feuer und Flamme bin, aber trotzdem, es hat einen großen Nachteil. Das Lenovo Legion Y90, ja, und das hat 18 GB RAM und 1 TB Storage. Das ist doch mal was, ne? Nicht schlecht. Ist auch wirklich sehr performant. Ja, kommt also gut weg mit den Benchmarks. Allerdings nicht der Gewinner. Der kommt später noch. Tue ich euch noch später in der Sendung vorstellen. Trotzdem, warum? Was ist der Wermutstropfen hier? Ganz klar für mich der Snapdragon 8 Gen 1. Denn das hat sich herausgestellt, also ich habe mich definitiv jetzt positioniert und muss sagen, der Snapdragon 8 Gen 1 ist eine Frechheit, dass der überhaupt irgendwo verbaut wird. Das sind Bratpfannen, die haben in Smartphones nichts zu suchen und diese ganzen Benchmarks, die es da gibt, wenn dann der Snapdragon 8 Gen 1 als Gewinner vorgeht, mit was weiß ich was für irrealistischen Umgebungstemperaturen das dann getestet wird. Ein Benchmark, okay, ne? Dann wird eine halbe Stunde gewartet und dann gibt es noch ein Benchmark. Okay, gut, ne? Dann wird wieder eine halbe Stunde gewartet. Macht man ein paar Benchmarks hintereinander, so zwei, drei, und dann werdet ihr sehen, was passiert. Ja? Ihr habt dann nämlich ein ultra langsames Gerät, weil das Teil nämlich heruntertaktet und dann willkommen 4 Jahre früher. Ja, so ungefähr fühlt sich das dann an. Nö. Nein. Sagt nein. Ganz einfach. Das geht gar nicht sowas. Ja, es ist eine wirkliche Frechheit, was da getan wird. Und deswegen bin ich ein richtiger Gegner vom Snapdragon 8 Gen 1 geworden. Frechheit, was Qualcomm da abliefert. Das hier ist für mich eigentlich auch nur noch ein Benchmark-Faking, ja, wenn das dann kurzzeitig eben für den Benchmark gut läuft und dann heruntertakten muss, weil die Bratpfanne überhitzt, ne, das geht gar nicht. Und ja, somit fällt auch dieses Gerät grundsätzlich raus. Also das wird dieses Jahr bei mir eine Sache sein, dass grundsätzlich werden diese Snapdragon 8 Gen 1 Geräte bei mir nicht irgendwie nach vorne kommen können, es sei denn, es wird nachweislich allerdings, das möchte ich dann aber auch im Praxistest sehen, ja, mit massiven Kühlmöglichkeiten danach geholfen, beispielsweise eine Flüssigkeitskühle oder ein aktiver Lüfter, was ja auch schon gezeigt wurde mit älteren Snapdragon-Prozessoren, dass dann das Gerät eben nicht heruntertakten. Aber dann darf es eben auch nicht heruntertakten, ansonsten ist die ganze Kühlung, der ganze Kühlwahnsinn ja Irrsinn und sinnlos. Und deswegen ja, muss es dann auch entsprechend gezeigt werden. Nicht nur mit einem Benchmark, ja, der einmal abläuft und dann wieder gewartet wird oder das Gerät dann irgendwie auf einer Kühlmatte liegt, ja, und schon bei 0 Grad darum hantiert auf der Kühlmatte. Das ist natürlich absolut unfair, so geht das nicht. Okay, weiter geht's. Das Galaxy S22 benutzt jetzt Google Messages standardmäßig in den USA by default. Das ist wirklich ein sehr großes Ding, denn das gibt dem gibt natürlich Google Messages mit RCS ein großer Stups nach vorne, ja. Ich habe heute nochmal übrigens diesem ganzen RCS-Zeug nochmal auf den Zahn gefühlt. Wie ist denn momentan der Stand? Offenbar kann mittlerweile sogar O2 RCS. Aber ich weiß nicht genau, ob das wirklich noch aktuell ist. Und ich weiß auch nicht, ob das zumindest bei uns hier überhaupt noch was bringt, wenn Samsung auf RCS umstellen. In den USA ja, weil ihr werdet es kaum glauben, die Dinosaurier-User in den USA nutzen tatsächlich noch SMS hauptsächlich auf Smartphones. Da hört man doch verrückt. Das ist doch irre. Und jedes Mal, wenn ich das sage, ja, warum nutzt ihr keine vernünftigen Messaging-Apps, mit denen ihr alles Mögliche machen könnt. Ja, sagen die, ja, warum sollte man, das ist ja kostenlos mit SMS und bla. Und okay, alles klar. Ne? Gut, also dort könnte das durchaus was bewirken, ja, weil dort nutzen die Leute eben ihre SMS-App. Und wenn das jetzt mit RCS geht und die sogar noch ein paar Funktionen haben, die in einem vernünftigen Messenger tatsächlich existieren, dann werden die natürlich hier bestimmt Feuer und Flamme sein. Ja, so Wahnsinn, jetzt guck mal, was jetzt die SMS kann. Ja, bunte Bildchen verschicken, Wahnsinn. Ja, ey, SMS, ich hab mir so lachen, als ich das, vor Jahren habe ich das schon gehört, das hat sich nicht geändert bis jetzt. Ne? Die meistgenutzte Messaging System ist tatsächlich SMS, ne? Also willkommen in den 90ern. Unglaublich. Wahnsinn. Aber okay, was soll's? Jetzt, ne, sind wir halt hier und an dieser Stelle angelangt und jetzt müssen wir jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da nach vorne kommen, und RCS könnte natürlich eine Möglichkeit sein, aber ob das hier in Europa irgendwas reißt, ich weiß nicht. Ich kenne eigentlich niemand mehr, der noch SMS benutzt. Also niemand mehr. Doch eine Person kenne ich, aber nur weil er kein Smartphone hat halt. Ja. Ich meine, was hält einen davon ab, eine App zu installieren, um eben eine Nachricht zu verschicken, kostenlos? Weil eben nicht jeder Tarif hat einen kostenlosen SMS, ein SMS-Kontingent mit drin. Ja, vor allem nicht die Prepaid-Karten. Und wenn Kontingent, dann 100 SMS, wisst ihr, also 100 Nachrichten habe ich schon am Tag manchmal, die ich verschicke. Ja, kein Problem. Und wenn ich mir, das ist immer das Grauen, das habe ich auch immer immer kritisiert an Google Messages, ja. Man kriegt es zwar vorher angezeigt, ja, aber die Gefahr ist zu groß, dass man dann einfach drauf lostippt, eine Nachricht wegschickt und ruckzuck ist hier die Karte leer. Ne? Das war's dann. Geht gar nicht, sowas. Ja. Und ja, also wie gesagt, das ist ein Ding, wo ich mich frage, ob das in Europa überhaupt noch sinnvoll ist, weil eben hier jeder seine, die ein oder andere Messaging-App drauf hat, und sind wir ehrlich, SMS werden nur noch zu Omas und Opas geschickt oder so, und selbst die haben mittlerweile ein Smartphone und schicken einem alles Mögliche per WhatsApp schicken, ne, was ich natürlich dann vehement ablehne und auch nicht müde wird, die Leute aufzuklären, dass das datenschutzrechtlich ein absoluter Wahnsinn ist. Aber was ein datenschutzrechtlich noch viel mehr Wahnsinn ist, ist eine SMS zu verschicken, denn da gibt es quasi keinen Schutz. Ja, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Wurde selbst bei RCS jetzt nur mit Hilfe Googles eingeführt, was natürlich auch bedeutet, dass das Gegenüber dann entsprechend auch ein Google-Endgerät mit entsprechender App haben muss, der das dann auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch etablieren kann. Ne? Sonst klappt das natürlich nicht. Also, ich weiß nicht, ich finde RCS ist sowieso, wäre vor 10 Jahren wirklich eine gute Idee gewesen, eine super Idee gewesen, aber das hat zu lange gedauert, der Zug ist abgefahren, komplett abgefahren. Jetzt ist eigentlich nur die Frage, wie viele Messaging-Apps man hier installiert. Also ich fahre ja mit Line und Signal zusammen ziemlich gut momentan, und wobei ich nur Kontakte auf Line habe und die Signal quasi nur als Fallback habe, während ich aber auch noch einen Matrix-Messenger installiert habe, der, ja, wen wundert's, überhaupt nicht genutzt habe bis jetzt. Ist halt mal installiert, schon mal einen Account, und falls mal irgendjemand hier via Matrix schreibt, dann okay, mag es so sein. Okay, aber wisst ihr, auf was ich komplett verzichten könnte? Auf SMS. Keine Ahnung. Alright, also ob das für Samsung großer Coup wird, in Europa sicherlich nicht, aber bestimmt in den USA, da könnte es was werden. Da könnte es wirklich was werden. Ja, das OnePlus Nord CE2 5G ist ja jetzt rausgekommen. Ja. So, Moment, jetzt muss ich gerade mal hier reingehen. Ja, genau. So, und das ist eine interessante Geschichte gewesen. Da habe ich mich natürlich gefragt, warum macht OnePlus das? Ich meine, okay, bleiben wir mal jetzt erstmal bei der Sache soweit sachlich und ich erkläre euch mal, was da jetzt, also die technischen Daten sind. Da ist ein MediaTek 900, Dimensity 900 Chipsatz drin. Es gibt Versionen mit 6 GB oder 8 GB RAM und haben 128 GB Storage. Wobei ich, muss dazu sagen, in dem deutschen Shop nur die 8 GB Version gesehen habe. Von der 6 GB Version habe ich da nichts gesehen. Das Teil ist das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, dass das Gerät kommt mit Android 11. Ich meine, hallo, das ist vor ein paar Tagen erst auf dem Markt herausgekommen und es kommt mit Android 11. Das ist ein absolutes No-Go, finde ich. Absolut nicht okay. Weil was heißt dann? Dann kriegt man zwei oder drei, wenn man Glück hat, Major Updates versprochen. Ja, und dann ist das erste schon mal gleich am Anfang verballert. Ja, nee, nee, nee, nee, nee. Das geht so nicht. Gut, dann, naja, was soll ich noch sonst noch sagen? 90 Hertz, 6,43 Zoll AMOLED-Screen, 4500 mAh Akku, 65 Watt Fast Charging, also Wahnsinn, ja, das ist nicht schlecht. Gut, und dann eben die Kameras, eine 64 Megapixel Hauptkamera und eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 2 Megapixel Makrokamera. Und das war's dann im Prinzip. Selfie-Shooter mit 16 Megapixel Kamera, das war's. Okay. Vorteil gegenüber dem OnePlus Nord 2 5G, also ohne CE, es hat einen 3,5 mm Klinkensteckeranschluss. So, das war's. Alles andere ist deutlich schlechter als das OnePlus Nord 2 5G. Alles. Und zwar massiv. Der Prozessor ist deutlich langsamer als der im Nord 2. Der Hauptspeicher, da gibt es Versionen bis 12 GB und 256 GB Storage, aber die Version 8 GB RAM und 128 GB Storage kostet nur 50 € mehr als dieses Gerät, als dieses Nord CE2 5G, also CE2 5G. Ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, was will man mit dem Gerät überhaupt? Welche Lücke will man da füllen? Der MediaTek 900er Prozessor ist deutlich unterlegen dem Nord 2 5G und jetzt diese 50 € sind meiner Meinung nach nicht gerade ein großer Unterschied preislich zu dem, aber ein großer Unterschied, was die Leistung an sich betrifft. Ja. Und von daher weiß ich jetzt gar nicht, was das überhaupt soll. Also hier hat wieder OnePlus ein großes Fragezeichen bei mir hinterlassen, was die jetzt eigentlich damit bezwecken wollen. Ne? Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ne? Nun gut, okay, aber damit ist das jetzt auf dem Markt und ja, jetzt wollen wir mal sehen, wie das eben ankommt. Ehrlich gesagt, ich hoffe, es kommt nicht gut an, denn da werden die Leute ja über den Tisch gezogen damit. Ich glaube nicht, dass 50 € diese massiven Nachteile gegenüber dem OnePlus Nord 2 5G wettmachen kann. Also wirklich nicht. Naja, hoffen wir, dass bei Carl Pei, ja, und seiner Firma Nothing, ich finde den Namen ja immer noch brillant, ja, also Nothing, ja, nix, also dass die jetzt ein Smartphone rausbringen wollen, ja, das ist natürlich ein Hammer. Das war aber irgendwo abzusehen, ja. Wenn ihr jetzt meint, wer ist denn Carl Pei? Kenne ich nicht. Ja, das ist der Gründer von OnePlus. Der ist nämlich von OnePlus weggegangen und hat eine eigene Firma wieder gegründet und hatte letztes Jahr einen ziemlichen Erfolg mit diesen Nothing One Earbuds. Ja, Die sind ganz gut angekommen auf dem Markt, ziemlich gut sogar. Und jetzt will er offenbar wieder ein neues Smartphone rausbringen unter dem Nothing. Unter das ist ja Nothing-Marke. Das macht mich richtig wahnsinnig, dieses nichts, ja, nichts. Ja. Was für ein Telefon hast du? Nichts. Ja, nothing. Okay. Also. Nein. Mensch. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber trotzdem bin ich gespannt, weil immerhin der Gründer von OnePlus gründet eine neue Smartphone-Firma. Mal sehen, wie das ankommt. Das letzte Mal, wo so was Großes passiert ist, ging es ja nicht gut aus. Ne? Ihr wisst ja, Andy Rubin hat ja auch, ist ja von Google dann weggegangen, hat eine eigene Smartphone-Firma gegründet. Wie hat das immer geheißen? Elementary oder irgendwie sowas, ja, glaube ich. Und da kam doch auch eins raus, ein Gerät, aber das war's dann. Es war schnell abzusehen, dass dann Schicht im Schacht ist, da war nichts mehr zu retten und die Marke ging dann auch sang- und klanglos unter. Und das war's dann. Also es war ein Mega-Flop, sagen wir mal so. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier herauskommt dabei. Und das wird natürlich noch lange Zeit dauern. Also das sind so erste Hinweise darauf, ja, dass da was kommen kann. Mehr oder minder noch Gerüchte. Und jetzt man muss natürlich warten. Vielleicht ist natürlich im Hintergrund ist vielleicht schon einiges passiert. Er hat vielleicht schon alles mit seinem Team in die Wege geleitet. Man weiß eben nicht, wie weit die Entwicklung von diesem Gerät überhaupt schon ist. Ja, fängt die jetzt an? Wird es mit Glück nächstes Jahr? Sind die mit den Planungen schon so weit durch? Wer weiß, dann kommt vielleicht in ein paar Monaten schon ein Nothing. Smartphone raus, wer weiß. Ausschließen würde ich das nicht, aber man muss eben jetzt auch mal realistisch sein. Ich glaube nicht, dass es in den nächsten Monaten rauskommt. Ja. Tja, aber trotzdem darf man gespannt sein, was könnte denn da kommen mit diesem Gerät? Wie ist das Gerät positioniert? Auch preislich natürlich. Ja, wird es wieder so ein Chaos geben wie bei OnePlus damals, als nur wenige Geräte eben verfügbar waren und das nur über Invites ging, ja, also über Einladungen. So ein, wie sagt man, so ein richtiges verwundenes System, ja, undurchsichtig auch, ja, wo man, ne, Bekannte von Bekannten, man brauchte Vitamin B, um an so ein Gerät zu kommen, ist natürlich ganz schön, wenn man da rankommt dann, ja, dann fühlt man sich als was Besonderes, ja, aber ist nicht so schön für den Rest der Welt dann, die eben nicht die Möglichkeit haben, dort ranzukommen. Ja. Also bei OnePlus ging dieses Geplänkel da am Anfang ganz gut auf. Das hat gewirkt. Man hatte das Gefühl, ein exklusives Community-Phone zu bekommen. Ja, man gehörte dazu, wenn man einen OnePlus hatte. Ja. Oh. Aber das interessiert mich ehrlich gesagt gar nichts. Ich will zu gar nichts gehören. Ja, ich will ein geiles Gerät haben, ein geiles Phone haben. Und dann ist es wunderbar gut. Ein geiles Gerät haben. Das nicht falsch verstehen. Ich meine, das ist ein technisches Gerät, okay? Ist uns nichts. Meine Güte. So. Also, OnePlus-Gründer gründet oder hat eine neue Firma gegründet und will jetzt auch ein neues Smartphone rausbringen. Das wäre doch mal eine interessante Geschichte. Vielleicht belebt es ja den Markt auch wieder ein bisschen da. Muss ich sagen, das hoffen wir alle. Das Samsung Galaxy Z Fold 4. Ja. Wird wohl so vom Design her an das Galaxy S22 Ultra angelehnt sein. Und es markiert auch, oder diese Pläne markieren auch wohl jetzt das endgültige Ende der Note-Serie. Ja. Es gibt eigentlich kaum noch Hoffnung, dass es eine Note-Serie noch gibt. Man hat diese Ankündigung als weitere Bestätigung für das Ende der Galaxy Note-Reihe angenommen. Das haben ja die Spatzen schon von den Dächern gepfiffen, ja, dass es eben so kommt. Und jetzt ist es halt so, man sollte da jetzt nicht zu traurig sein. Ich weiß, es gibt eine starke Galaxy Note-Fangemeinde, die hat sich so gebildet nach dem Desaster mit dem Galaxy Note 7, nachdem das reihenweise in Flamme aufgegangen ist. Ja, dann hat man, und das schweißt dann zusammen, ne, wenn man dann so ein Gerät hat, ne? Versteht ihr? Ja, das schweißt dann, nee, egal, lass mit. Auf jeden Fall, das hat natürlich diesen harten Kern der Community beflügelt, sich noch stärker, ja, gegen alle Widerstände sich da zusammenzusetzen, ja, und eben erst recht jetzt dieses Galaxy Note weiter zu pushen. Und irgendwo, muss ich sagen, hat es ja auch erst ganz gut ausgesehen, also Galaxy Note 10, ja, und so, und das, ich glaube, Note 20 gab es ja auch, wenn ich das richtig weiß, und das war ja alles wunderbar, super, kein Problem. Aber dann war jetzt eben abzusehen, schon beim S21, dass es eigentlich, ja, irgendwie schon überholt wurde durch das S21, ja, einmal, wisst ihr, das war mal so, das Note war einmal positioniert als Gerät mit einem extrem großen Display, ja, auf dem man dann mit einem Stift schreiben konnte. Ja, für Business-Zwecke. Aber mittlerweile sind die Geräte wie zum Beispiel das S22 Ultra genauso groß, ja, wenn nicht sogar größer als dieses Note. Also ist ein großer Merkmal von dieser Reihe ist weg. Die Größe spielt da keine Rolle mehr. Also was bleibt denn da noch übrig? Da muss man nur dem S22 einen Stift verpassen und oder dem Nachfolgemodell eben einen Stift verpassen und schon, zack, war's das. Dann hat man eben dasselbe, was man mit dem Note hat, eben auch beim Galaxy S22 zum Beispiel. Fertig. Genauso bei einem Galaxy Z Fold 4. Das Teil wird nach allem, was man bis jetzt weiß, mit einem Stift kommen. Da ist auch ein Stift, sogenanntes Compartment drin. Dort wird er reingesteckt und dann hat man eben ein besseres Galaxy Note. Und das Teil hat dann nämlich tatsächlich wieder die Abstufung von dem S22 quasi, weil das hat dann tatsächlich wieder einen größeren Bildschirm. Ja? Nämlich aufgeklappt, ganz klar. 7,56 Zoll Display. Ja. Außen ist dann nochmal das 6,19 Zoll Display. Ja, und dann ist alles gut. Ja. 12 GB RAM, 512 GB Speicher. Und ja, so sieht's aus. Ich meine, klar, auch hier, ne, Snapdragon 8 Gen 1 Chip, falls nicht doch noch ein Exynos verbaut wird. Ja, der ist vielleicht zwar vom Grundlevel her etwas langsamer, dafür wird er wahrscheinlich nicht so stark runtertakten, weil er nicht so heiß werden wird wie der Snapdragon 8 Gen 1. Also das ist ein klarer Minuspunkt hier dafür. Da wird einem die Hand gut warm werden am Display. Aber dennoch, gegenüber dem Note spielt es ja keine Rolle, was für ein Prozessor verbaut ist. Dasselbe Prozessor wäre dann auch beim Note verbaut worden, also von daher spielt es keine Rolle. Und damit ist natürlich, es gibt keinen Grund mehr, einen Note herzustellen. Warum? Warum? Das S22, wenn man sagt, nee, also ich will kein Display, was ich mit dem Daumen kaputt machen kann, ja, gut. Dann nimmt man sich das S22 Ultra mit Stift. Und da hat man sogar noch mehr Auswahl. Muss ja nicht das Ultra nehmen, kann ja zum Beispiel auch mit einem kleineren Display nehmen und so weiter. Oder man sagt, nee, ich will schon maximale Displaygröße. Dann nimmt man das Z Fold 4 dann eben und los geht's. Wie gesagt, die Ausstattung sonst ist sehr, sehr gut, bis auf den Prozessor abgesehen. Wäre es natürlich besser gewesen, wenn MediaTek 9000 drin gewesen wäre. Da hätte man das Teil auch wahrscheinlich richtig nutzen können, ohne das runterdrosseln. Aber 12 GB RAM und 512 GB Speicher, das ist schon richtig gut. Eigentlich so, wie es sein soll. Und von daher, ja, steht eigentlich im Erfolg jetzt nichts mehr groß im Wege, würde ich mal sagen. Doch, der Preis vielleicht noch. Da müssen wir dann gucken. Wahrscheinlich wird das eher der ausschlaggebende Grund sein, ob sich die Leute jetzt eher ein Galaxy S22 Ultra holen würden oder ein Z Fold 4. Ja, wird sich wahrscheinlich am Preis entscheiden. Aber wie gesagt, für das Galaxy FFN Note gäbe es da eh keine, keinen Grund. Okay. Also was haben wir denn noch hier? Weil wir schon gerade eben von Dimensity gesprochen haben. Dimensity 8000 Chip ist raus oder wird demnächst rauskommen. Und der ist aber schon in ersten Tests natürlich durchgelaufen lassen, ja, bei Benchmarks, natürlich, klar. Ja. Ich habe eben schon gesagt, ne, wie das so aussieht mit den Benchmarks, und die Dimensity-Prozessoren brauchen definitiv keine Tricks anzuwenden, um höchste Punktzahlen zu erreichen, und somit hat auch dieser der Dimensity 8000 den Snapdragon 888 zersägt. Ja, also ist schneller als das Snapdragon 888. Und zwar schon bei den initialen Benchmarks. Nicht bei weiteren Benchmarks, wo auch der Snapdragon 888 gern mal runterschaltet, aber bei weitem nicht so massiv heiß wird wie der Snapdragon 8 Gen 1. Und dennoch wurde hier der Dimensity-Chip deutlich besser bewertet. Und jetzt ist eins interessant. Der Snapdragon 8 Gen 1 ist nur marginal schneller als der Snapdragon 888. Also es ist zwar schon ein merkbarer Unterschied, aber kein massiv großer Unterschied jetzt. Ja? Und das ist dann wiederum interessant, weil hier dieser Dimensity 8000 dann auch wieder ein Stück weiter an den Snapdragon 8 Gen 1 ranrückt. Aber das, der 8000er, und das möchte ich auch mal gesagt haben, ist ja nur ein abgespeckter Prozessor. Also das heißt, der ist der ist nicht für den High-End-Bereich gedacht. Das ist kein Flaggschiff-Prozessor. Das ist eigentlich ein Prozessor, der für das gute, für das höhere Mid-Range-Feld oder dem beginnende High-End-Feld, also sozusagen Zwischenprozessor, gedacht ist. Definitiv nicht, um irgendwelchen Flaggschiff-Prozessoren Konkurrenz zu machen. Und trotzdem macht es im Prinzip denen Konkurrenz. Das Teil wird nämlich deutlich günstiger sein, auch als der Dimensity 9000 natürlich, ja, braucht weniger Energie, hat weniger Hitze, Entwicklung, und das kommt schon mal gut an momentan, was die technischen Daten betrifft. Ja, weil da gibt es nämlich immer wieder massive Probleme. Trotzdem, der Konkurrent zum Snapdragon 8 Gen 1 ist nicht der Dimensity 8000, sondern der Dimensity 9000, der natürlich nochmal deutlich leistungsstärker ist als der Dimensity 8000. Das ist ein Chip, der im kleineren Segment angesetzt ist. Und trotzdem stößt er auch den Snapdragon 888 vom Thron. Nicht so schlecht, muss ich sagen. Wahnsinn eigentlich. Also ihr seht, technisch gesehen ist das Jahr von MediaTek. Definitiv. Jetzt müssen wir nur noch die Firmen dazu bringen, den Müll rauszukloppen und vernünftige Prozessoren zu bauen. Weniger Energiebedarf ist das Schlagwort momentan unserer Zeit, weniger Energiebedarf. Snapdragon ist auf jeden Fall der Dimensity im Vorteil. Ja. Weniger Hitzeentwicklung ist der Dimensity im Vorteil. Ja. Preis ist der Dimensity auch zumindest minimal im Vorteil. Ja. Also, auf was warten die Firmen denn noch? Ja. Vielleicht auf die Lieferung? Naja, genau, das ist leider ein Problem. Also die bei Qualcomm haben eines definitiv richtig gemacht. Die haben den Prozessor schneller auf den Markt geworfen. Dass er halt jetzt zu heiß wird und meiner Meinung nach eine Fehlkonstruktion ist, ist wieder eine andere Sache. Aber naja, da er ja der Platzhirsch ist, ne, und die Firmen jetzt ihre neuen Handys ja rausbringen wollen, dann nehmen die natürlich auch das, was jetzt schon verfügbar ist. Und das ist eben der Snapdragon 8 Gen 1. So sieht's aus. Schade eigentlich, aber was soll man machen? Ich würde lieber noch ein bisschen warten an eurer Stelle. Wenn ihr vorhabt, ein neues Smartphone zu kaufen, dann lieber ein Gerät kaufen, Dimensity 9000 Prozessor oder eben in dem Midrange-Bereich die entsprechenden Gegenstücke dazu. Ich kann euch sagen, ich habe hier jetzt ja das Dimensity 1200er da, Gerät von MediaTek, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bereue es kein bisschen. Ja, das ist der die Antwort auf die Flaggschiff-Prozessoren von letztem Jahr sozusagen. Ist zwar nicht ganz an den Snapdragon 888 rangekommen, aber ist schon ziemlich nah dran. Dafür kann er eben auch seine Leistung ja voll aufrechterhalten, selbst wenn man unter Volllast längere Zeit arbeitet, weil, naja, was soll ich denn sagen? Also warm wird es nur ein ganz klein wenig. Ja. Also von heiß kann keine Rede sein. Ja. Tja, so ist es halt. Tja, ich mache mir aber noch Sorgen um die Akkus. Die werden nämlich auch ganz schön heiß werden, wenn die zum Beispiel wie Realme mit 200 Watt aufladen. Wow, also der Rekordwahnsinn im Aufladebattle ist tatsächlich außer Rand und Band. Man glaubt es kaum, aber es scheint jetzt mittlerweile wichtiger zu sein, wie viel Watt man reinhauen kann, als das irgendwie, als wie viel Speicher man hat. Ne? Keine Ahnung, das wäre doch wichtig, ja, dass man ein vernünftiges System hat, ja, mit viel RAM, viel Hauptspeicher, weil ich weiß nicht, sind die Leute immer so kurz angebunden? Wir hatten das Thema ja schon mal. Sind die Leute immer so kurz angebunden, dass die da keine Zeit mehr haben, für das Teil zu laden? Leute, macht das Teil über Nacht dran fertig. Das noch nie ein Gerät ist deswegen kaputt gegangen, weil es über Nacht am Ladegerät war. Wenn das passiert ist, dann könnte das Gerät gleich in die Tonne kloppen, weil das Ding dann nämlich keinen Schutz hat. Das ist alles Mumpitz, das sage ich euch. Und moderne Geräte haben sogar mittlerweile eine softwaregesteuerte, für die Leute, die es einfach nicht wahrhaben wollen, dass es eben nicht schädlich ist, wenn man den Akku über Nacht volllädt. Ja. Für die Leute wurde ja schon sinnloserweise ein System integriert, ja, wo es dann eben nur bis 80% volllädt und sich dann merkt, ja, so wieder eine AI am Werk, ne, wann man denn normalerweise aufsteht zum Beispiel. Ja. Sagen wir mal, ihr steht um 7 Uhr auf morgens, ja, und dann lädt er schnell bis 80% und der Rest der Zeit wird er so von der Software laden, dass erst Punkt 7 Uhr 100% geladen sind und fertig. Ja. So, gut. Wenn man es dann unbedingt braucht, nö, braucht man nicht, weil, weiß nicht, also ich habe mittlerweile schon ein paar Smartphones gehabt und zu einer Zeit, wo es ja zumindest mal bei anderen Geräten noch überhaupt nicht üblich war, dass der Akkuladestand geprüft wird und dann automatisch abgeschalten wird. Aber das war bei den Smartphones, bei allen Smartphones, die ich hatte, auch schon beim G1, immer der Fall. Ja, das Gerät lädt bis 100% und dann gibt es nur noch eine Erhaltungsladung. Das macht dem Akku nichts aus. Fertig. Und besten Beispiele sind hier Akkus, die ich schon seit über 6 Jahren habe. Immer so geladen haben und immer noch einwandfrei funktionieren. Und zwar mit richtig gut Kapazität. Fertig. So. Und es wird nicht nur bei einem Gerät, sondern es ist bei vielen Geräten so. Das Schlimmste, was übrigens im Akku passieren kann, fast alle Akkus gehen, Lithium-Ionen-Akkus, sprechen nur von Lithium-Ionen und Lithium-Polymer-Akkus, gehen nur kaputt, weil man sie entladen lässt, zu weit nach unten entladen lässt. 0% sollte nie erreicht werden. Aber wenn sich das Gerät ausschaltet, dann muss es umgehend an eine Ladestation gemacht werden. Wenn ihr das dann nochmal einen Tag liegen lässt, kann sich der Akku tiefenentladen und dann ist der hin. Das ist nicht, auch das habe ich schon dreimal gesehen, einmal zu stark entladen und der Akku ist kaputt. Ende. Also lieber immer bei 100% lassen, ja, als einmal bei 0%. Okay, So. Aber wie gesagt, offenbar spielt es keine Rolle mehr, weil die Leute jetzt wohl auch die Nacht schon als zu kurz empfinden oder keine Ahnung, was es ist. Vollkommener Irrsinn. Jedenfalls will man jetzt innerhalb von ein paar Minuten das Gerät voll haben. Ja, und das soll dann schon für einen Akku sein. Gelächter. Gelächter. Das ist vielleicht der neue Trick von den Firmen, um mehr Geräte zu verkaufen. Die machen die Ladezeiten immer kürzer, der Ladestrom immer höher, dann je schneller gehen dann die Akkus kaputt, und desto mehr Geräte verkaufen die dann. Anders kann ich mir den Krampf hier nicht vorstellen. 10 Ampere bei 20 Watt werden da rausgehauen, also 200 Watt. 10 Ampere bei 20 Volt, Entschuldigung, das sind dann 200 Watt. Also das ist wirklich verrückt. Totaler Wahnsinn. Ne? Und ich weiß nicht, wie schnell das dann, 8 Minuten. Ne? 8 Minuten war bisher der Rekord bei Xiaomi, und Realme will jetzt noch schneller sein als Xiaomi. 8 Minuten. Okay, gut, alles klar. Dann soll es eben so sein. Ich nutze ja, wie gesagt, immer meine Multiladegeräte. Die haben gemächliche 2,4 Ampere, aber absolutes Maximum. Ich habe noch hier Ladegeräte mit 1,4 Ampere. Wisst ihr was? Das funktioniert wunderbar. Genau. Und mittlerweile bin ich sowieso, ne, sobald immer die Sonne scheint, jetzt ist es ja wieder soweit, lade ich meine Smartphones nur über die Powerbank, und die Powerbank wird dann aufgeladen über Solarzellen, und somit wird das Gerät dann auch natürlich noch mit Solarenergie geladen, genau wie meine Smartwatch. Ja, ich hab immer gejammert, Mensch, Casio musste unbedingt eine Smartwatch rausbringen, weil die haben so viel Erfahrung mit der Solartechnik, dass dann eben die Uhr mit Solarenergie geladen wird. Ja, und dann habe ich die Lösung gefunden. Powerbank, Solarzellen ist gleich Solaruhr. Kein Problem. Ich lade ausschließlich die Uhr ausschließlich mit Solarenergie. Schon seit Ewigkeiten. Cool. Okay. Also Realme ist dem Rekord verfallen. Samsung bekommt jetzt einen Expert RAW Modus. Und zwar Z Fold 3, S20 Ultra, Note 20 Ultra und Z Fold 2 werden sie zuerst bekommen. Sind aber schon weitere Geräte angekündigt. Ja. Die sind nur noch nicht modellmäßig genannt worden, aber ihr könnt davon ausgehen, dass alle Top-Modelle von Samsung eben diesen Expert RAW-Modus auch tatsächlich bekommen werden. Der Verwendungszweck, ja, ich weiß es noch nicht. Es ist zwar selten, aber manchmal kommt der dieser so ein RAW-Modus dann ganz gut an, und ja, falsch kann es nicht sein, aber die meisten Konsumenten werden wahrscheinlich eher enttäuscht sein, wenn die dann hier erwarten, dass es eine super geniale Bildqualität ist, und dann machen die ein RAW-Foto und dann sieht es furchtbar, furchtbar aus. Dann werden die ziemlich irritiert sein, ja. Weil im RAW ist halt für die Nachbearbeitung perfekt gedacht, aber die Ergebnisse, die man mit RAW so dann erstmal nur so sieht, die sind meistens katastrophal schlecht, unterbelichtet oder überbelichtet, ne? Einfach furchtbar übel. Ja, aber was man damit dann rauskitzeln kann bei der Nachbearbeitung, zum Beispiel in GIMP, das ist eine faszinierende Geschichte, und deswegen finde ich, ist das schon sehr, sehr gut für Profis, dieses RAW-Format. Nur ist halt immer die Frage, ob so ein Format für Profis an einem Smartphone für Konsumenten jetzt wirklich viel bringt. Ich denke, das ist halt auch nur eine Nische. Zumal der Speicherplatzbedarf da natürlich extremst ansteigt. Das ist der Wahnsinn. Und da kann ich nur hoffen, dass sich niemand, aber auch wirklich niemand von diesen Geräten hier eine 128-Gigabyte-Version geholt hat. Sonst viel Fotos kann er da auch nicht machen, da drauf. Es gibt ein neues Mid-Range, Low-End-Mid-Range-Smartphone, möchte ich mal sagen. Normalerweise erwähne ich die ja erst gar nicht, ne? Wisst ihr ja. Weil ich denke einfach, das ist, naja, schon übersättigt. Ja, das Angebot meistens halt nur mit Frustration verbunden. Dennoch ist es jetzt nicht so schlecht ausgestattet, dass man gleich wegrennen will. Aber es hat ein Merkmal, was das Gerät stark heraushebt. Und zwar ist das Teil hat zwei Displays. Wenn auch das eine Display nur relativ klein ist und rund ist auf der Rückseite, hat es doch eine wunderbare Funktion. Und zwar eine Uhr einzublenden. Und das sieht tatsächlich so genial aus. Und dreht das Gerät dann rum, legt es quasi mit dem Display auf den Tisch. Ja, keine Angst, es ist ein sogenanntes rugged Smartphone, also robust. Da berührt das Glas nicht die Tischkante, weil da ist ein richtiger Rahmen außen herum. Ja, also ja, könnt ihr es auch mal auf den Tisch fallen lassen, kein Problem. Und dann seht ihr die Uhr tatsächlich in wunderbarer Auflösung mit Zifferblättern auch drauf. Ja, und da sehe ich schon kommen, dass es da sehr viele verschiedene Ziffernblätter zu kaufen gibt oder vielleicht auch kostenlos zum Installieren gibt. Und somit ist das Dogi oder Dogi, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll, S98 auch ein ziemlich interessantes Gerät, was wieder mal ein bisschen Abwechslung in die schnöde Smartphone-Welt momentan reinbringt, indem sie einfach zumindest mal das hinten ein richtig frisches Design hat und sogar noch eine wirklich nützliche, sehr nützliche Funktion mit diesem zweiten Display hinten hat. Die anderen Daten, es ist ein Helio G96 Chipsatz, deswegen eben Midrange. Ja, ich würde sogar sagen, nicht Low-End, sondern wirklich Midrange. So langsam ist der G96 Helio von MediaTek auch nicht. Und es ist zusammen mit einem 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher ausgestattet. Und von daher, ja, ist das gar nicht mal so schlecht. Also für Midrange-Gerät ist das gut. Ja. Und dem noch nicht genug, man kann noch eine Micro-SD-Karte reinmachen und kann dann eben bis zu 512 GB Speicher mit sich herumführen. Das dürfte sehr, sehr interessant sein, auch dahingehend, weil das ja, wie gesagt, so ein Outdoor-Gerät ist und eben recht robust ist. Android 12 wird drauf sein. Also nur um es jetzt verständlich zu machen, es ist noch nicht auf dem Markt, wird aber demnächst kommen, ja, wahrscheinlich noch im März 2022 oder so, ne? Und das Ultra-Gerät wird dann im März, zwischen April und Mai 2022 kommen. Also es gibt wohl ein Dogi S98, S98 Pro und S98 Ultra. Natürlich rede ich jetzt hier erstmal vom S98 steht hier. Das soll schon 8 GB RAM haben, 256 GB Storage. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Okay, vielleicht haben die da auch im Gerücht was. Also ich gehe mal davon aus, dass das das Ultramodell sein wird. Wenn nicht, wäre das natürlich noch fantastischer. Ja? Dann könnte man nämlich noch mehr erwarten bei den höheren Modellen. Gut, mit den Kameras, ich meine, da reißt man jetzt nicht groß was raus, denke ich. 16-Megapixel-Selfie-Kamera und eine Triple-Rear-Kamera bei mit einem 64-Megapixel-Hauptkamera, aber auch, und das finde ich auch wieder ein Herausstellungsmerkmal, eine 20-Megapixel-Night-Vision-Kamera. Ja? Also Nachtsichtkamera. Das ist doch gar nicht so schlecht, gerade für die Geocacher. Ja? Cool, also ich halte euch mal dem Modell auf dem Laufenden, auch wenn es ein Midrange-Gerät ist, denn ich finde, das ist wirklich was erfrischend Neues und ja, ich hoffe, dass das auch zu uns auf den Markt kommt. Das könnte wirklich sehr interessant sein für manche Leute. So, dann, Moment, was haben wir hier? Ach so, ja genau, noch eins zu dem Dimensity-Prozessor. Dimensity 9000 ist jetzt aufgetaucht in einem Vivo X80-Gerät und ja, ich weiß es ja, ne? Selbst mit diesen Benchmarks, wo man eben ne, so trickst mal gerne mit diesen Bratpfannengeräten, ja, Snapdragon 8 Gen 1, da wird trotzdem hier dieser Prozessor vom Thron gestoßen von dem Vivo. Der MediaTek hat hier die Führung bei AnTuTu Benchmark übernommen. Ist ja damit der schnellste Prozessor, den ihr für Geld kaufen könnt momentan, zumindest im Smartphone-Bereich, nennen. Cool. Und zwar immerhin ja bei etwa 15.000 Punkten Vorsprung. Das ist gar nicht mal so wenig. Ja, ja, also doch. Cool. Bin begeistert. So, was haben wir denn noch? Das Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition kommt ebenfalls mit dem Dimensity 9000. Soll noch im Februar rauskommen, allerdings natürlich in China. Auch da hoffe ich, dass das Oppo Find X5 Pro den Weg hier zu uns findet, denn damit wäre ein weiteres High-End-Gerät verfügbar, das eben nicht Eier brät, sondern tatsächlich nutzbar ist mit dem mit diesem Dimensity 9000. Aber Vorsicht, es soll von diesem Gerät auch eine Snapdragon-Version geben. Ob das regional unterschiedlich sein wird oder nicht, das wird sich zeigen. Hintergrund ist möglicherweise der, weil in den USA wird ein Band benutzt, das in Europa und China eben nicht benutzt wird. Und das ist eben nur bei dem Snapdragon 8 Gen 1 verfügbar. Wenn es auch nicht in großen Teilen der USA benutzt wird, aber offenbar ne, ist das eben ein Grund mit, warum in den USA wohl eher die Geräte mit Snapdragon 8 Gen 1 hingeliefert werden. Und ich hoffe, dass eben Europa dann die besseren Prozessoren, eben den MediaTek Dimensity die 9000 Prozessoren abkriegt. Okay, dann kommen wir auch jetzt zur App der Woche. Und das war diesmal etwas, naja, was soll ich denn sagen? Es ist ein Game, das in der einen oder anderen Form schon dutzende Male, hunderte Male im Android im Play Store verfügbar ist. Ja. Tja. Warum ist es dann App der Woche? Tja, ist ja diese Art von Games, die wird oft benutzt mit Katzen oder vor allem mit Anime Girls, ja? Ja, das typische, also fast jedes Spiel, das ihr irgendwie findet mit dem neuen Anime, bla bla bla, sind eigentlich nur die Grafiken ausgetauscht, ja, ein bisschen was am System gefeilt und fertig. Das Schlimme ist, das macht riesigen Spaß. Ja. Aber trotzdem ist es halt immer das gleiche Spielprinzip. Ja. Das eignet sich natürlich auch ganz gut, um In-App-Purchases zu generieren und deswegen wird das System auch gern genutzt bei den Firmen. Ne? So. Aber das Besondere an diesem Spiel ist einfach, Leute, was fehlt der Welt? Nein, keine Anime-Games, da gibt es schon sehr viele in der Art, mit dieser Spielart. Auch keine Katzen-Games gibt es auch schon ewig viele mit dieser Spielart. Sondern endlich Hunde. Dungeon Dogs Idle RPG nennt sich das Ganze und ja, was soll ich sagen? Es ist einfach super süß, super genial und endlich mal was Neues mit Hunden. Ja, 45 Hunde könnt ihr sammeln, ja, genau wie es damals auch anders ist mit den Anime Girls, ne, gibt es auch immer so, was weiß ich, 40, 50, 60 Anime Girls, ja, könnt ihr freischalten, natürlich, ne, muss man da immer so solche Gadgets holen. Ja, und dann wird es richtig teuer. Billig wird es hier bestimmt auch nicht, wenn ihr da richtig voll reinhauen wollt. Ne? Müsst ihr aber auch nicht. Könnt auch locker machen und dann eben kein Geld ausgeben. Aber 45 und mehr Hunde kommen noch dazu und die sind zuckersüß, kann ich euch sagen. Ja? Gut, Anime-Stil ist ja natürlich hier auch nicht zu übersehen, aber genau das macht es auch richtig schön. Ja. Und ja, da müsst ihr eben gegen Gegner kämpfen. Ja, ihr müsst hier euer, euer Lebensumfeld ausbauen, verbessern, ja, sammeln eben, ja, und ich sage mittlerweile, ach ja, okay, mittlerweile sind sogar über 100 verschiedene Hundehelden, ja, okay. Und das alles könnt ihr eben leicht nebenbei machen. Deswegen Idle RPG. Das heißt, das ist kein RPG, wo ihr ständig pausenlos am Smartphone sein müsst, sondern ihr könnt da auch was erreichen, wenn ihr zum Beispiel was initiiert, dann lasst ihr es ruhen und nächsten Tag geht ihr rein, dann habt ihr boom, das und das und das bekommen und so weiter und dann kann es eben weitergehen. Ja. Outfits, ja genau, ihr habt richtig gehört, Outfits für die Hunde natürlich zum Freischalten. Hm. Eigenschaften, Fähigkeiten verschiedene, die ihr dann bekommen könnt. Und ihr könnt sogar eine Gilde gründen, eine Hundegilde. Ja, das ist irgendwie so das digitale Äquivalent zu einem so Dackelzuchtverein, ne, von früher, ja genau. Also ich find's alleine schon dadurch, dass es jetzt endlich mal ein Spiel ist, wo es um Hunde geht, ja, finde ich das schon mal sehr, sehr gut. Auch wenn das Spielprinzip quasi schon richtig häufig genutzt wird. Trotzdem macht Spaß und es ist pfotenmäßig genial, ja, und für nicht nur für Hundeliebhaber, besonders für Hundeliebhaber, ist das mal eine nette Abwechslung, ja, da mal was anderes zu sehen. Yay. Also, Dungeon Dogs Idle RPG kostenlos im Play Store. Ob es kostenlos bleibt, das hängt dann bei euch, je nachdem, weil es In-App-Käufe gibt. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr die Links zu den behandelnden Themen und vielleicht weitere Informationen finden wollt, dann schaut in eurem Podcast-Player. Irgendwo müsst ihr eine Möglichkeit sehen, die Shownotes, ja, also die Begleittexte zu sehen, ja, und dort drin findet ihr dann die ganzen Links zum Weiterklicken. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! And volumes rule that world.